Bei mir sind jetzt einmal Elena und Saskia von der Jugendaktions- und Projektwerkstatt Jena, kurz JAPS, und Markus vom AKU von der antifaschistischen Koordination Köln und Umland. Es geht um zwei rechte europäische Großveranstaltungen, die im September stattfinden. Und zwar ist das einmal das Fest der Völker, was in Jena am 13. September stattfindet, wo die NPD und das Blood and Anna-Netzwerk zu einlädt. Und der Anti-Islam-Kongress von ProKöln veranstaltet am 20. September in Köln. Es soll ein bisschen um die Gemeinsamkeiten einmal dieser beiden europäischen rechten Treffen gehen und Veranstaltungen. Auch um die Gemeinsamkeit der Gegenaktivitäten, die dazu geplant sind. Und die Vorträge beziehen sich jetzt einmal auf die Strukturen und Organisatoren dieser rechten Veranstaltungen, wer dahinter steckt, die Ideologie der Rechten, die da im Hintergrund steht, und dann um die Ziele, die die Veranstalter damit verfolgen, und damit auch um den Charakter der Veranstaltung. Ja, danach soll es noch ein bisschen um die Gegenaktivitäten gehen, die zu diesen beiden Ereignissen geplant sind. Würde ich sagen, fangt ihr einfach mal an mit dem Fest der Völker in Jena. Ja, hallo. Funktioniert das jetzt? Ich hoffe mal, ihr hört mich alle. Okay. Also wir fangen mal an mit dem Fest der Völker in Jena. Fest der Völker, erstmal zum Titel. Wie kommt man auf diesen Namen dieses Neonazi-Festivals, was eigentlich seit 2005 regelmäßig geplant und auch durchgeführt wird? Das ist ein Titel, der einem Film entliehen ist von Leni Riefenstahl. Die hat 1936 als Lieblingsregisseurin von Adolf Hitler einen Film gedreht über die Olympischen Spiele. Und der Untertitel eines dieser Dokumentarfilme über die Olympischen Spiele war eben Fest der Völker. Schon in diesem Titel, der dann auch später eben durch die Jenaer Nazis wieder aufgegriffen wird, kann man schon erkennen, was da irgendwie so für eine ethnopluralistische Idee dahinter steckt. Aber auf die Ideologien gehen wir im Einzelnen später nochmal ein. Der Untertitel vom Fest der Völker könnt ihr unten erkennen, ist Für ein Europa der Vaterländer. Auch das ist ein entliehener Titel. Das ist im Prinzip der Leitspruch der Europäischen Nationalen Front. Das ist eine Vernetzung von verschiedenen rechtsextremen europäischen Parteien. Dieses Jahr in Altenburg, also nicht in Jena, sondern in der etwas entfernten Stadt, wird das dritte Fest der Völker durchgeführt werden. Jetzt haben wir noch genau eine Woche dahin, am 13. September. Organisatoren sind wie auch in den letzten Jahren die NPD Jena, wobei Ralf Wohleben bisher in den letzten Jahren das Fest der Völker organisiert hat. Er ist Kreisverbandsvorsitzender der NPD dort in Jena. Und zieht sich jetzt aber so mehr und mehr aus der Politik zurück. Nachdem irgendwie sein Auto jetzt nicht mehr fahrbar ist nach einem Brandanschlag, muss er zu Fuß gehen, hat auch sonst sich mehr irgendwie auf sein Familienleben und sein Arbeitsleben zurückgezogen. Stattdessen ist jetzt André Kapke, den ihr unten im rechten Bild erkennen könnt, Anmelder, der eben auch der Jenaer NPD-Szene so zuzuordnen ist. Der Veranstaltungsort Altenburg ist auch nicht ganz zufällig. Das liegt so 80 Kilometer östlich von Jena. Und Thomas Gerlach ist der Betreiber dieser Internetseite Freies Netz Altenburg. Thomas Gerlach hat auch Kontakte zu internationalen Nazis, vor allem auch Richtung Portugal. War auch da bei Blood and Anna Spektrum Musikveranstaltungen zugegen. Und ja, mit der Unterstützung von Thomas Gerlach können im Prinzip die Jenaer Nazis auch dieses Jahr wieder rechnen, wie auch schon in den letzten Jahren das der Fall war. Was im Prinzip so hinter dem Fest der Völker an Strukturen steht, nicht nur eben auf dieser lokalen Ebene der Organisatoren, die das eben organisieren, sondern an Struktur, die eben ausgebaut werden soll durch Vernetzung, ist sowas wie die Europäische Nationale Front. Diese Partei wurde 2004 gegründet mit dem ersten Treffen in Polen. Seit 2005 ist auch die NPD dabei. Insgesamt sind mittlerweile so sechs europäische Länder mit ihren rechtsextremen Parteien vertreten. Es gibt nochmal weitere 3 Beitrittskandidaten. Das Ziel dieser Europäischen Nationalen Front ist, bei den nächsten Europawahlen eine eigene Fraktion im Europaparlament aufzubauen, um dort eben ihre rechtsextreme Propaganda, ihre Idee von einem Europa der Vaterländer eben auch umsetzen zu können. Und eigentlich kann man aber sagen, dass diese Idee der Europäischen Nationalen Front und auch dieses Ziel nicht komplett neu ist. Die Fraktion Identität, Tradition, Souveränität hat schon im letzten Jahr im Europäischen Parlament bestanden. Das ist ein Zusammenschluss von einzelnen rechtsextremen oder ja doch rechtsextremen Parlamentariern gewesen. Die kamen aus 7 verschiedenen EU-Staaten, waren 20 Stück. So groß muss man sein, wenn man eine eigene Fraktion bilden möchte im Europäischen Parlament. Waren verschiedene Organisationen vertreten, wie zum Beispiel Front National. Das ist eine Partei, deren Vertreter nicht nur beim Fest der Völker regelmäßig auftreten, sondern auch hier beim Anti-Islam-Kongress vertreten sein werden. Sowie die Lista Mussolini. Letztendlich ist auch Alessandra Mussolini, die Enkelin des Führers von damals, mehr oder weniger verantwortlich für die Auflösung nach 9 Monaten bestehen, weil eben in dieser Fraktionen untereinander so ein Clinch dann nach einer Zeit herrschte, vor allem aufgrund ihrer Äußerungen gegen Rumänen rassistischer Art, sodass sich die Fraktion wieder aufgelöst hat. Unten könnt ihr eben nochmal dieses Logo sehen, European National Front, und diesen ins Deutsche übersetzten Slogan für ein Europa der Vaterländer, was eben auch regelmäßig im Fest der Völker auf Plakaten im Hintergrund der Bühne zu lesen ist. Aber nicht nur die Redner, die letztendlich, wie schon erwähnt, Vertreter dieser Europäischen Nationalen Front sind, sondern vor allem die Bands, die zum Fest der Völker anreisen, ziehen das Publikum an. So zwischen 500 bis 1500 Neonazis reisen dort jährlich an. Also letztes Jahr waren es 1500. Und man kann schon sagen, dass vor allem die Musikveranstaltung des Fest der Völker als Rechtsrockfestival das Publikum zieht. In Thüringen ist das so keine Besonderheit, da findet im Prinzip so jedes Wochenende irgendwo ein Bandkonzert statt in irgendeinem Keller. Aber auch so Konzerte größerer Ordnung wie zum Beispiel Rock für Deutschland. Das ist so ein Neonazi-Festival, das seit 2003 in Gera stattfindet jährlich. Oder der Thüringen-Tag der nationalen Jugend, vielleicht nicht mit so großer Bedeutung, aber trotzdem ein jährlich stattfindendes Rechtsrock-Festival. Und das Fest der Völker, wie gesagt, zieht ungefähr 1500 Rechtsextreme an, die natürlich vor allem wegen der Bands kommen. Großes Zugpferd letztes Jahr war Sleipnir. Sleipnir wird auch dieses Jahr wieder auftreten, aber auch verschiedene Bands aus dem Altenburger Umland sowie aus dem europäischen Ausland. Diese Bands, die dort auftreten, sowohl mit ihren Frontmännern als auch die Redner, die sie dann stellen, das ist ein gewisser Redeanteil auch auf dieser Kundgebung vorgeschrieben, sind letztendlich Fortführer des Blood and Anna-Netzwerkes. Das ist seit 2000 in Deutschland verboten, existiert natürlich im Untergrund weiter, zum Beispiel unter diesem Namen Division 28. Und im europäischen Ausland ist es ja auch noch ganz offen und nicht verboten aktiv. Was genau das Blood and Anna-Netzwerk ist, wisst ihr wahrscheinlich selber, steht ja auch hier. Es dient letztendlich der Verbreitung der neonationalistischen oder nationalsozialistischen Ideologie. Und hier sind mal 2 Beispiele. Strappo aus Italien werden dieses Jahr zum Fest der Völker auftreten. Auf den T-Shirts erkennt ihr so abstrahierte SS-Runen. Sie treten auf vor so einem Blood and Anna-Transparent. Und White Laws, eine Band aus Großbritannien, die dieses Jahr auftreten werden. Auch sehr sympathisch beim Auftritt. Blood and Anna sieht man dann auch wieder im Hintergrund. Im Prinzip ist es auch so, also oben seht ihr American Division von Blood and Anna. Das Fest der Völker ist nicht nur durch ihre Bands und durch seine Bands, dass die auftreten, sondern auch mittlerweile wirklich als Name und Titel außer deutschlandweit wirklich bekannt. Im Blood and Anna Forum, also von dem Hack habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, gelesen oder gehört. Kann man auch lesen, wie eben ungarische Neonazis das Festival auswerten, beziehungsweise ein amerikanischer Forumsteilnehmer fragt, ist denn eigentlich das Fest der Völker eine Blatt und Anna gesponserte Veranstaltung? Die Antwort darauf bleibt eigentlich aus, aber letztendlich kann man durch die Personen, die dort auftreten, ziemlich klar sagen, dass diese Vernetzungsveranstaltung ganz klar nicht nur der Europäischen Nationalen Front, sondern eben auch dieser europäischen Blatt und Anna-Bewegung dient. Blatt und Anna und NPD sind auch nicht ganz klar irgendwie zu trennen. Udo Vogt ist 2007 im Februar beim Tag der Ehre in Budapest aufgetreten. Das ist so ein neonazistischer Feiertag, an dem an Schlachten im Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Es wurde nie irgendwie öffentlich auf NPD-Seiten oder in Zeitungsartikeln explizit erwähnt. Also man scheut sich natürlich schon davor als NPD, als Obermann-Partei, sich so stark mit dem Blatt und Anna-Netzwerk in Verbindung zu zeigen. Trotzdem hat Udo Vogt letztes Jahr dort vor 800 Neonazis eine Rede gehalten. Und was auch interessant ist, ist eben, dass diese Gäste, die zu diesem Tag der Ehre in Budapest da waren, das sind ein Neonazi aus Großbritannien, Stephen Swinfen, und eben Udo Vogt nicht nur am Tag der Ehre gemeinsam auftreten, sondern eine Woche später bei diesem Trauermarsch in Dresden zusammen unterwegs waren und wenige Monate später wieder der gleiche Verbund von Männern auf dem Fest der Völker als Redner aktiv waren. Ein weiterer Punkt, wo man erkennen kann, dass NPD und Blatt und Anna letztendlich auch ganz stark verwoben sind, ist einmal dieses Abschiedskonzert von Lunikow bzw. diesem Sänger Michael Regner in Pößneck nach einer NPD-Parteiveranstaltung. Pößneck liegt auch bei Jena. Genau. Das einigende Band des Nationalsozialismus, also das Blatt und Anna-Netzwerk mit dem Titel Blut und Ehre, das war schon auf den Fahrtenmessern der Hitlerjugend eingraviert, ist natürlich mit einem klaren Bezug auf den Nationalsozialismus, genauso wie Ideologien, die in der NPD auftauchen. Letztendlich also nochmal zusammenzufassen, um erstmal die Frage zu beantworten, so was ist das Fest der Völker eigentlich? Es ist eine Vernetzungsveranstaltung, sowohl auf der europäischen Parteienebene, also von Deutschland her ist es die NPD und aus Österreich, aus der Schweiz, aus dem osteuropäischen Raum, aus Italien, Vertreter dort, die sich zum Beispiel in dieser europäischen nationalen Front vernetzen werden oder wollen. Und es ist natürlich die Musikszene mit Blatt und Anna im Hintergrund. Nicht zu vergessen sind die Einnahmen ein ganz wichtiges Ziel. Also wir haben in Thüringen nächstes Jahr Kommunal- und Landtagswahl, vor allem Landtagswahl. Die Parteikassen sind leer. Und wenn man rechnet, letztes Jahr waren 1500 Nazis beim Fest der Völker. Es gibt so eine Spende von 10 Euro, die genommen wird. Das sind schon mal 15.000 Euro plus noch ein bisschen CD, T-Shirt-Verkauf und so. Ist das schon nicht wenig Geld, was man gut gebrauchen kann, um für den nächsten Wahlkampf gerüstet zu sein. Noch mal ganz kurz zu diesem unteren Plakat, was ihr links sehen könnt. Das ist ein Werbungsplakat für eine Veranstaltung letzten Jahres, im Frühjahr. Und zwar aus Norditalien. Dort wurde ein Festival veranstaltet, auch mit dem Titel Fest der Völker. Das kommt von Venete Fronte Skinheads. Das ist eben auch eine Blatt- und Anna-Division im Prinzip aus Italien, die regelmäßig zum Fest der Völker anreisen, beziehungsweise auch einfach diesen Slogan mittlerweile selber auch als Werbung benutzen. Auch in Tschechien sollte jetzt vor ein paar Wochen ein sogenanntes Fest der Völker stattfinden. Dann kann man eigentlich sehen, dass es mittlerweile etabliert und auch bekannt ist, ein Titel, mit dem man mittlerweile in Europa Werbung machen kann. Ja, soweit erstmal zu diesem rechtsextremen Teil, diesem, ich sag mal, Rechtsrock-Festival. Der Charakter dieser Veranstaltung ist sowohl eben die Vernetzung als auch einfach mal mit 1500 Neonazis in Ruhe Musik hören. In Altenburg ist es dieses Jahr geplant. Warum in Altenburg? Darauf werden wir später noch mal genauer eingehen, wenn wir zu den Gegenaktivitäten kommen. Jetzt wollen wir erstmal vergleichen, was eigentlich der Unterschied, vielleicht auch das Gemeinsame ist zu der Veranstaltung von Pro Köln. Ja, geht mein Mikro auch, ja. Ne? Also, ja, ich würde dann noch ein bisschen leiser. Da kommt mir das nur so laut vor. Egal. Also ich würde jedenfalls kurz was zu dem etwas anderen gearteten irgendwie rechten, der etwas anders gearteten rechten Großveranstaltung, die ja mittlerweile nicht nur hier im Kreis bekannt sein dürfte, sagen, ohne die es ja wahrscheinlich diesen Kongress hier auch nicht gegeben hätte und es ist zumindest mal so kurz erwähnenswert, ist, was da denn eigentlich passiert und was der Hintergrund davon ist, nämlich den sogenannten Anti-Islam-Kongress, zu dem die Bürgerbewegung, selbsternannte Bürgerbewegung Pro Köln vom 19. bis zum 21. September einlädt. Angekündigt hat sich hier ziemlich ja, so eine Art Line-up des Grauens aus ja, ganz Europa und darüber hinaus. Es sollen aus Deutschland werden unter anderem sprechen irgendwie Henry Nietzsche, ein Bundestagsabgeordneter, der bis vor kurzem noch bei der CDU war, Harald Neubauer, so seines Zeichens Herausgeber von Nation Europa, Vertreter vom belgischen Vlaamsbelang, der österreichischen FPÖ, der Lega Nord aus Italien, erwartet werden auch patriotische Jugendbewegungen aus Spanien, Ungarn, Studentenverbindungen aus der Bundesrepublik und Österreich, Leute von der Freiheitlichen irgendwie aus Südtirol, Elsass zuerst, Jugoslawien und keine Ahnung von woher noch, also ich würde jetzt nicht alle aufzählen, wollen. Die FPÖ und der Vlaamsbelang sind auch nicht unerheblich irgendwie an der Mitorganisation dieses Kongresses beteiligt, waren auch zum Teil bei Kooperationsgesprächen mit der Kölner Polizei schon anwesend, sind in die Struktur eingebunden. Der Vlaamsbelang hat zum Beispiel den Part irgendwie der Bühnentechnik auf dem Heumarkt übernommen. Der Heumarkt, für alle, die jetzt irgendwie nicht aus Köln kommen, ist so ein ziemlich zentraler Platz, wenige Fußminuten vom Hauptbahnhof entfernt, der so ja eigentlich am Rhein liegt. Da ist auch an der einen Seite das Fraktionsbüro von Pro Köln vorgestellt, hat sich Pro Köln das Ganze praktisch so, dass es freitags eröffnet wird. Also es ist noch dazugekommen jetzt eine Kundgebung um 11 Uhr in Leverkusen-Wiesdorf in der Fußgängerzone. Es soll eine Pressekonferenz geben, Freitagmittag, wahrscheinlich im Rathaus in Köln-Deutz. Das ist hier auf, ja, beim Dom direkt so auf der anderen Rheinseite. Nach dieser Pressekonferenz soll es eine Stadtrundführung durch die Kölner Problemstadtteile geben mit den geladenen Gästen und Pressevertretern. Am Samstag dann der eigentliche Kongress, der mittlerweile eher einer Kundgebung ähnelt als dem, was man eigentlich unter dem Kongress versteht. Auf dem Heumarkt hierfür ist angekündigt, neben politischen Reden auch ein musikalisches und kulturelles Rahmenprogramm islamkritischer Gruppen. Losgehen soll das Ganze um 12 Uhr und ja, bis 18 Uhr ist es angemeldet. Ab 9 Uhr wird aufgebaut und am Sonntag danach gibt es, oder will man eine große Abschlussveranstaltung wieder in Leverkusen durchführen. Für dies nach Angabe von Köln vor einem Monat bereits auch mehr als 400 Anmeldungen gab. In der extrem Rechten jubelt man bereits im Vorfeld, dass Deutschland eine solche Veranstaltung von rechts noch nie gesehen habe. Ganz unrecht haben sie damit sicherlich auch nicht. Die Dimension ist nicht nur eine neue durch die erwartete Teilnahme extrem Rechter aus ganz Europa, sondern auch die Thematik Anti-Islam scheint den Kern des Zeitgeistes zu treffen. Die Ressentiments gegen Muslimin nehmen in den letzten Jahren in Europa immer weiter zu. Laut Heidmeier-Studie aus dem Jahr 2006 würden 22% der Deutschen am liebsten gar keine Muslimin in Deutschland haben. Und 33% fühlen sich durch die vielen Muslimien manchmal wie Fremde im eigenen Land. So wundert es auch kaum, dass die Extremrechte das Thema für sich entdeckt hat und nun im Namen einer vermeintlichen Islamkritik ihre rassistischen Plattitüden von sich gibt. Ganz neu ist die Begeisterung für das Thema jedoch nicht. Also Jean-Marie Le Pen zum Beispiel, der da auch sprechen wird, von der Front National aus Frankreich, hat Anfang der 80er seinen politischen Durchbruch und die ersten Wahlerfolge auch damit gefeiert. Inzwischen ist vor allem Anti-Moscheebau zum Thema der Extremrechten in Europa geworden. Moscheen werden als Unterschlupf für Islamisten bezeichnet, die sich über kurz oder lang die Herrschaft übernehmen wollen würden und die eigene christlich-abendländische Kultur sei durch die muslimische Überfremdung bedroht. Forderungen nach Minarettenverboten gelten als gesellschaftlich deutlich mehrheitsfähig und bieten somit die ideale Projektionsfläche zur Schürung von Ressentiments und sogenannten Überfremdungsängsten. Die schweizerische SVP hat jüngst mit einem offen rassistischen Wahlkampf, bei dem es hauptsächlich um Minarettenverbote ging, die meisten Stimmen bei den Wahlen zur Bundesversammlung in der Schweiz erhalten. Auch die dänische Volkspartei errang bei den letzten Parlamentswahlen mit Hetzparolen gegen den Islam als angebliche Pest über Europa einen Stimmanteil von mehr als 14%. Als anti-islamischer Märtyrer der Rechtspopulisten gilt der 2002 im niederländischen Wahlkampf ermordete Pim Fortuyn, dessen Liste nach seinem Tod einen fulminanten Wahlerfolg hatte und die Niederlande in einen Kulturkampf mit rassistischen Untertönen führte. Auch in anderen europäischen Ländern werben extremrechte und postfaschistische Parteien mit anti-islamischen Parolen. So fordert die FPÖ ein Verbot für Minaretten und ihr Vorsitzender Strache spricht davon, dass der Kampf der Kulturen bereits begonnen habe und der Islamismus der Faschismus des 21. Jahrhunderts sei. Ja, Anti-Islam als Thema hat also Hochkonjunktur bei den Rechtspopulisten in Europa. Fatal ist allerdings dabei, dass es beim großen Teil, dass sie damit beim großen Teil der Bevölkerung auf Zustimmung treffen. Es wurde jetzt ja auch alles in den verschiedensten Veranstaltungen irgendwie schon tiefgründig diskutiert und analysiert. Deswegen würde ich es dabei erstmal belassen. Die extreme Rechte will sich diese verfestigten Ressentiments zunutze machen und strebt deshalb neue Formen der internationalen Kooperation an. Organisationen und Parteien, die sich jetzt am 20. September in Köln zusammenfinden wollen. Es wurde gerade von Elena ja schon mal diese ITS, die Fraktion im Europaparlament, die für kurze Zeit bestand, erwähnt. Identität, Tradition, Souveränität steht für die Abkürzung. Da hatten sich 23 Vertreterinnen von Front National, Flams Belang, der FPÖ, der Alternativa Soziale, Fiamma Tricolore, die hatten bei den Organisationen aus Italien, der Colianza Attacca aus Bulgarien, und einer rumänischen Organisation, die ich jetzt gerade nicht aussprechen kann, sondern wie ein unabhängiger britischer Abgeordneter im Januar 2007 zusammengeschlossen. Zu dieser Fraktion Ziele der Gruppierung waren Europa souveräner Nationen und die damit verbundene Abschottung Europas von Afrika und Asien. Ein sofortiger Stopp der Einwanderung und Förderung des Kinderreichtums der europäischen Völker war eine weitere Forderung. Lange, wie bereits erwähnt, hielt sich die Fraktion jedoch nicht. Neben so Streitigkeiten um die Zugehörigkeit Südtirols und so anderen separatistischen Bestrebungen kam es Anfang November letzten Jahres zum Eklat, als die italienische Neofaschistin und Duce-Enkelin Alexandra Mussolini mit rassistischen Äußerungen gegen rumänische Immigrantinnen hetzte. Darauf haben die 5 rumänischen Abgeordneten den Austritt aus der Fraktion erklärt. Die hatte dann nicht mehr die erforderlichen 20 Abgeordneten, sondern nur noch 17 und musste sich am 17. November 2007 auflösen. Das Städtebündnis gegen Islamisierung ist ein neuer Versuch, ein Bündnis zu bilden. Da trafen sich Anfang des Jahres dann am 17. Januar in Antwerpen Vertreterinnen von Pro Köln, den Republikanern, des Vlaams Belang, der FPÖ, der Front National und des Elsass zuerst, um das sogenannte Städtebündnis gegen Islamisierung zu gründen. Eine Charta erklärt die anti-islamischen Absichten der rechten Parteien gegen Multikulti und die islamischen Werte, die mit der westlichen Lebensweise nicht vereinbar seien. Im März stellte die Pro-Köln-Fraktion im Kölner Rat dann auch einen Antrag zum Beitritt Kölns zu diesem Städtebündnis. Dieser wurde jedoch abgelehnt, wie irgendwie, glaube ich, seit 2004 jeder Antrag, den Pro-Köln in den Stadtrat eingebracht hat. Es gibt auch bisher, soweit ich weiß, keine Stadt, die komplett diesem Bündnis beigetreten ist. Laut Aussage des Vlaams Belang-Chefs Philipp de Winter, der auch da auch reden wird am 20. September, sind jedoch Kommunalpolitiker aus verschiedenen europäischen Städten bisher dabei, und zwar genauer aus Antwerpen, Berlin, Bologna, Brüssel, Gent, Graz, Köln, Mechelen, München, Rotterdam, Utrecht, Rom, Venedig, Lille, Straßburg, Paris, Marseille und Wien. Ja, der Kongress, also der Pro-Köln-Kongress am 20.09. ist auch, also wie gesagt, irgendwie hauptsächlich von Pro-Köln mit Unterstützung von Vlaams Belang und der FPÖ organisiert, aber steht auch im Rahmen, also ist eine Veranstaltung dieses Städtebündnisses. Unter dem Schlachtruf Patrioten aller Länder vereinigt euch gegen den EU-Zentralismus wurde ebenfalls im Januar diesen Jahres in Wien die Gründung einer europäischen Rechtspartei angekündigt. Da waren neben der FPÖ, dem Vlaams Belang, der Front National und dem offen antisemitisch und rassistisch auftretenden Attacca aus Bulgarien auch pro Köln bzw. pro NRW beteiligt. Die waren da nämlich nicht beteiligt. Die stehen in Kontakt zu der Gruppierung und bezeichnen sich auch selbst als Ansprechpartner in Deutschland, haben aber bisher noch keine konkreten Teilnahmeabsichten geäußert. Das mag daran liegen, dass die FPÖ gerade auch noch mit der DVU und den Republikanern über diesen Zusammenschluss in Kontakt steht oder darüber verhandelt. Im Gegensatz zu einer Fraktion im Europaparlament hat eine europäische Partei die Möglichkeit, EU-Gelder zur Parteienfinanzierung zu bekommen, was vermutlich auch ein Grund für den Vorstoß der Parteigründung ist. Bedingung für diesen Parteienstatus ist unter anderem die Mitgliedschaft von Abgeordneten aus mindestens ein Viertel der europäischen Mitgliedstaaten. In Wien kündigte der FPÖ-Vorsitzende Strache kürzlich, die Partei soll am 15. November 2008 mit mindestens 10 Mitgliedstaaten gegründet werden. Als mögliche Namen hierfür stehen im Raum Europäische Freiheitspartei oder Europäisch-Patriotische Fraktion. Der Kongress ist für Pro-Köln jetzt am 20. auch ein medienträchtiger Auftakt zum Wahlkampf für die Kommunalwahl 2009. Die hoffen hierbei auf ein gutes Ergebnis. Zeitgleich zu dieser Kommunalwahl findet auch die Europawahl statt. Ob ja daran bereits die neue europäische Rechtspartei teilnimmt, eventuell auch Bruckhöllen daran beteiligt ist, wird sich sicherlich auch nicht allzu langer Zeit zeigen. Das vielleicht erstmal so kurz als zu diesem Kongress. Und ich gebe an dich und dann machen wir hin und her. Also ich widme mich jetzt ein bisschen der Ideologie des Festes Völkers, was dahinter steckt. Und zwar beim Fest der Völker verbirgt sich vor allen Dingen eine ethno-pluralistische Ausrichtung. Dieses ist ein Konzept, was vor allen Dingen bei der neuen Rechten sehr beliebt ist. Hierbei wird von biologisch und kulturell trennbaren Völkern ausgegangen, die ein Recht auf eigenständige Entwicklung hätten. Und auf der Grundlage von sozialdarwinistischen Theorien argumentieren sie gegen die Vermischung in multiethnischen Gesellschaften. Und die Überfremdung sehen sie als Verstoß gegen die biologische Arterhaltung an. Und eine Folge dessen wäre der kulturelle Zerfall. Auf dem Fest der Völker im letzten Jahr trat Gottfried Küssel von der FPÖ auf. Und ihr könnt auch hier sehen einen Ausschnitt aus seiner Rede, wo er unter anderem sagte, hier sollen alle Angehörige weißer Hautfarbe in einer Tüte gestopft und zu einem Einheitsbrei vermischt werden. Ist dies nicht genau das Gegenteil von dem, dem der Begriff Fest der Völker entgegensteht? Und allein an diesem Satz kann man sehen, dass auf dem Fest der Völker vor allen Dingen dieser ethnopluralistische Anspruch eben vertreten wird. Das heißt, die neuen Rechten kommen jetzt nicht mehr mit einem dumpfen Ausländer raus, sondern sie propagieren, alle Menschen sollen in den Ländern leben, in denen sie per Abstammung und Tradition zu Hause wären. Das heißt also, dass sie ihre völkische und nationalistischen Ordnungsvorstellungen pseudowissenschaftlich verpacken und sich jetzt als intellektuell geben. Und natürlich ist dieses Konzept genauso rassistisch und nationalistisch wie eh und je. Vor allen Dingen im Aufruf von 2007 hat man dieses Konzept gesehen. Sie hatten ja auch da den Leitspruch der ENF, also für ein Europa der Vaterländer, übernommen. In diesem Jahr steht dann vor allen Dingen der sogenannte Antikapitalismus von rechts im Vordergrund. Und das kann man auch sehr gut wieder an ihrem Aufruf erkennen, indem sie zum Beispiel schreiben, sie regieren über die Köpfe der Menschen hinweg, nicht zum Wohl unserer Völker, sondern um dem Großkapital zu noch mehr Gewinn zu verhelfen. Unsere Regierungen haben uns schon längst verraten und verkauft, sie dienen nur noch dem Gott Mammon und seinen Handlangern in der internationalen Großfinanz. Das heißt also, die extremen Rechten beschreiben den Kapitalismus als eine Katastrophe, weil die Herrschaft des Volkes zugunsten des Weltmarktes aufgelöst wurde und dass regionale Wirtschaftsstrukturen zerstört wurden und damit auch die kulturelle Eigenheit der Völker. Sie sehen als einzige Alternative dagegen eine raumorientierte und nationale Wirtschaft, die sich nach den Bedürfnissen des Volkes richtet. Ja, und diese Antikap-Kampagne hat sich vor allen Dingen im letzten Jahr im Braunen Haus hat da ihren Anlauf genommen. Das Braunen Haus ist also in Jena und ist eine Zentrale von Rechtsextremen. Dann mache ich jetzt einen Sprung, und zwar die Entwicklung des Widerstandes gegen das Fest der Völker in Jena und beginne, also wie jetzt Elena bereits erzählt hat, fand es erstmalig im Juni 2005 statt mit ca. 500 Nazis. Durch frühmorgendliche Blockaden von ca. 300 bis 500 Antifaschisten wurde das Nazifest dann aus der Innenstadt an die Autobahnabfahrt verlegt. Zudem gingen an diesem Tag rund 8000 Demonstranten auf die Straße. Der Erfolg der Blockaden und der Großdemo bestand vor allen Dingen in der Masse der mobilisierten Menschen, aber auch, dass sich so ein breites politisches Bündnis gegründet hatte, was eben die Blockaden unterstützte und möglich machte. Im Jahr 2006 wurde dann aufgrund eines polizeilichen Notstandes während der Fußball-WM alle Aktivitäten verboten, sowohl das Fest der Völker als auch Gegenaktivitäten. Trotzdem fand eine antifaschistische Spontandemo mit mehreren hundert Teilnehmern statt. Im letzten Jahr dann war zumindest der zivilgesellschaftliche Widerstand so groß und so stark wie nie zuvor. Schon 4 Tage vor dem Fest der Völker fand am Seidelplatz die sogenannte Randstreifenaktion statt, bei der Bürger durchgängig, also über die Tage hinweg, halt Transparente hochhielten und eine Dauerkundgebung abhielten. Dann einen Tag vor dem Nazifest fand bereits im Jena Bürgerbüro eine Pressekonferenz der NPD statt, die von einer spontanen Demo unsererseits begleitet wurde. Die spontane Demo ging dann auch wieder bis zum Seidelparkplatz, wo das Nazifest dann stattfinden sollte. Und dort gab es erste Blockadeversuche, also die Nazis sollten gehindert werden im Aufbau ihrer Technik und Bühne. Am Tag selber dann sind 3000 Menschen unserem Aufruf gefolgt. Es kam vor allen Dingen die Fünf-Finger-Taktik zum Einsatz, die ja auch in Heiligendamm angewendet wurde. Und mit Massenblockaden wurden dann alle Zugänge zum Seidelparkplatz versperrt. Dann waren also auf dem Parkplatz die Technik und Bühne der Nazis und die Nazis kamen nicht drauf. Allerdings wurde dann durch Einheiten der BFE, deren brutalen Knüppeleien und Pfeffersprüheinsatz den Nazis eine Gasse geschaffen, durch die sie dann eskortiert wurden zu ihrem Platz. Und so konnte leider durch diesen massiven Polizeieinsatz das Fest der Völker zwar verspätet, aber dennoch stattfinden. Die Sitzblockaden, die an diesem Tag stattfanden, werteten wir trotzdem als Erfolg. Und verdanken, also sehen das auch als Erfolg an durch dieses breite politische Bündnis. Dazu kommen wir aber später nochmal. Dann jetzt zu diesem Jahr. Also wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hatte die NPD ihre Anmeldung für Jena zurückgezogen und das Ganze dann nach Altenburg verlegt, weil sie hier mit weniger Widerstand rechnen. Altenburg ist eine Kleinstadt in Ostthüringen mit ca. 35.000 Einwohnern. Und es ist der Heimatort von Thomas Gerlach, der also, wie schon gesagt, zu den Mitorganisatoren des Fest der Völker gehört. In Altenburg selber existiert ein bisher nicht sehr aktives Bürgerbündnis gegen rechts. Eine alternative Szene ist auch durchaus vorhanden. Und mit der Unterstützung von Jena wurde das Ganze nun etwas handlungsfähiger. Zum Beispiel hatte sich ja in Jena ein Aktionsnetzwerk gegen rechts gegründet, was eine Erklärung herausgab, mit Hilfe von Blockaden das Fest der Völker eben zu verhindern. Diese Erklärung wurde dann in Altenburg übernommen. Und diese Erklärung haben bis jetzt also mit den Jenern gemeinsam über 1000 Menschen unterschrieben. In Altenburg, das Bündnis, besteht vor allen Dingen aus Vertretern aller Parteien, aus Kirchen, Vertretern aus Jugendclubs. Dann sitzt zum Beispiel auch der Rechtsamtleiter mit darin, Gewerkschaften und aus Jena sitzen dann das Aktionsnetzwerk, eben die JAPS, also wir, dann auch die Jugend, die JG Stadtmitte, sowie die Antifa-Jugend, die bundesweite Aktion. Ja, dann würde ich jetzt noch etwas zu der Altenburger Erklärung sagen, zu deren Aktionskonsens, der eben lautet: Wir sind entschlossen, das rechtsextreme Fest der Völker in Jena zu verhindern. Wir sind solidarisch mit allen, die dieses Ziel mit uns teilen. Wir wollen das in gemeinsamen und gewaltfreien Aktionen erreichen. Und wir werden den Neonazis mit Blockaden zeigen, dass wir sie weder in Altenburg noch anderswo dulden. Ja, und wie gesagt, diese Erklärung haben eben schon sehr viele Menschen unterschrieben. Was natürlich hoffen lässt, dass dann nächstes Wochenende auch so viele Menschen nach Altenburg kommen, um das Ganze zu blockieren. Konkret geplant ist, dass es in der Nähe des Bahnhofes eine Kundgebung gibt, von der aus dann eine Bündnisdemo loslaufen wird in Richtung des Naziplatzes. Dort ist dann auch die Endkundgebung, also in unmittelbarer Ruf- und Sichtweite. Und aus der Demo heraus, beziehungsweise durch selbstständig agierende Gruppen, wollen wir es schaffen, dass sich wieder Blockaden organisieren. Denn unser gemeinsames Ziel ist es eben, dass die Nazis schon bei der Anreise so stark wie möglich behindert werden, damit wir das Fest auch verhindern können. Ja, und wenn wir dann noch also am besten sagst du jetzt noch etwas, was dann halt in Köln geplant ist an Gegenaktionen, damit wir dann nochmal zu den Gemeinsamkeiten kommen können, wie der Bündnispolitik. Ja, also nachdem es bekannt geworden ist im Februar, dass dieser Kongress da stattfinden soll, gab es auf Initiative von AKU haben sich da unterschiedliche Kölner Gruppierungen gegen zum Aktionsbündnis zusammengefunden. Das erklärte Ziel dieses Bündnisses war von Anfang an, dass diesen Kongress nicht stattfinden zu lassen. Unter dem Motto aufgestanden, hingesetzt, blockiert, soll das Ganze mit Massenblockaden blockiert werden. Neben dem G8 Protesten in Heiligendamm hat uns da auch irgendwie die Aktivitäten um das Fest der Völker irgendwie in Jena inspiriert, über eine ähnliche Aktionsform nachzudenken. Und es geht hier vorrangig um das politische Konzept, vielen Menschen die Teilnahme an einer effektiven Massenblockade zu ermöglichen. Also ist das Ziel dabei. Diese Fünf-Finger-Taktik, von der man da immer spricht, die auf Feldern und Wiesen auch ganz gut funktionieren darf, würde in unserer Meinung nach in einer Großstadt wie Köln grandios scheitern, irgendwie schon so aus architektonischen Gegebenheiten. Hier muss eher darüber nachgedacht werden, wie man von einem Ort zum anderen kommt. Aber der Zusammenschluss in Bezugsgruppen, irgendwie das koordinierte gemeinsame Agieren, der bei den G8-Aktionen ist trotzdem auch ein wichtiger Anlehnungspunkt für uns und auch, was uns sehr wichtig dabei ist, was auch von dem Blog G8-Organisatoren ganz gut formuliert wurde. Ich gebe das jetzt einfach mal so wieder, Zitat: Während der Aktion wollen wir eine Situation schaffen, die für alle Blockierenden transparent ist und in der die Aktionsteilnehmerinnen solidarisch aufeinander achten und sich unterstützen. Alle übernehmen mit Verantwortung für das Gelingen kraftvoller und entschiedener Blockaden und respektieren gegenseitig die Grenzen und Protestkulturen der anderen Teilnehmenden. Möglicher Polizeigewalt etwa während einer Räumung wollen wir mit den Mitteln des zivilen Ungehorsams gemeinsam und solidarisch widerstehen. Also wir, weiß ich nicht, glaube ich auch schon vor der Veranstaltung wusstet, soll dieser Kongress am Samstag irgendwie blockiert werden. Es gibt ja im Vorfeld am Freitagabend eine Antifa-Demo, zu der der AK aufruft. Wieso wir uns für diese Blockade entschieden haben, hat mehrere Gründe. Also klassische linke Aktionsform, irgendwie wie so Demonstration und Kleingruppen-Taktik, können sicher sinnvoll sein. Es kann aber auch unserer Meinung nach genauso sinnvoll sein, sich mal von denen zu lösen. Und gerade während eines so großen Kongresses wie in Köln würde es nicht viel Sinn machen, eine Demonstration durchzuführen, während gleichzeitig parallel dazu ein Rassistinnen-Treffen mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl stattfindet. Ja, wie ich schon, glaube ich, mehrmals erwähnt habe, jetzt hat sich das Bündnis dann für die Protestform einer Blockade entschieden, also eine Aktion des zivilen Ungehorsams. Die Entscheidung dafür hat zum einen damit zu tun, dass wir die anderen klassischen Aktionsformen nicht passend fanden. Ich sage vielleicht mal kurz was zu diesen konkreten Sachen. Also es wird, steht das auf diesem Flyer am Anfang, praktisch soll das Ganze so aussehen, dass es von allen Himmelsrichtungen um diesen Kongressort Blockadepunkte gibt. Es gibt dafür einen gemeinsamen Anlaufpunkt, zu dem wir mobilisieren. Das ist um 9 Uhr am Gürzenich. Das ist nicht weit entfernt von dem Heumarkt. Von da aus wird es dann zu verschiedenen Blockadepunkten geben. Es wird im kompletten Umfeld des Heumarkts den ganzen Tag über Informations- und verschiedene angemeldete Anlaufpunkte geben, wo sich Leute auch immer wieder neu sammeln, irgendwie neu strukturieren können. Parallel dazu wird es auch Blockaden geben, zu denen im Vornhinein nicht öffentlich mobilisiert wird. Das Spektrum, was dazu aufruft, ist ein recht breites. Irgendwie den Aufruf haben mittlerweile mehrere hundert Organisationen und auch zahlreiche Einzelpersonen unterzeichnet. Das reicht von antifaschistischen Gruppen, über Attac, VVN, gewerkschaftliche Jugendorganisationen, kulturellen Institutionen oder so, wie jetzt zum Beispiel den Dachverband der Fanclubs des ersten FC Köln, Gruppen aus der interventionistischen Linken. Also man kann schon vom großen und breiten Bündnis sprechen, in dem Menschen und Gruppen unterschiedlicher sozialer und politischer Herkunft Platz finden. Ja, innerhalb dieses Bündnisses haben wir bewusst eine klare inhaltliche Positionierung vermieden, sondern uns lediglich auf ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Aktionsform geeinigt. Ja, was sich ja auch in dem Aufruf, den ihr sicherlich kennt, widerspiegelt. Es ist also ein strategisches Bündnis, um einerseits die verschiedenen Aktivitäten und Mobilisierungen gegen den Kongress zu koordinieren und andererseits eine gemeinsame Mobilisierung und ein gemeinsames Vorgehen der verschiedenen Gruppen zu ermöglichen. Ausgangspunkt für die Entscheidung für ein solches Bündnis ist, wie gesagt, die Zielsetzung, so viele Menschen wie möglich gegen den Kongress auf die Straße zu bringen und sie zu einer Aktion des zivilen Ungehorsams zu bewegen. Eine inhaltliche Positionierung erfolgt dann eher auf der Ebene von einzelnen Gruppen und in den einzelnen Gruppen im Bündnis. Ich wollte jetzt diese Blockaden vielleicht nicht noch weiter ausführen und habe auch gerade so ein bisschen den Faden verloren, zu dem du mich zurückführst. Also das ist genau. Das ist ja vielleicht ein schönes, ein mögliches Abschlusswort, wenn man eben sagt, ja, wir haben in Jena und auch in Köln gemeinsam, dass wir eine europäische Vernetzungsveranstaltung haben. Was aber auch gemeinsam ist, ist eben dieser Aktionskonsens, der sich irgendwie für die Gegenaktivitäten entwickelt hat. Das ist in Jena auch nicht irgendwie zufällig passiert. Saskia hat ja eben so einen Rückblick gegeben, die letzten 3 Jahre. Von einer Blockade frühmorgens um 6 mit 300 Leuten hat sich eine Massenblockade letztes Jahr über mehrere Stunden von 3000 Leuten entwickelt. Daraus wiederum hat sich dieses Aktionsnetzwerk entwickelt mit dieser Erklärung: Wir werden blockieren, wir sind solidarisch mit allen, die dieses Ziel teilen und an diesem Tag auf der Straße sind. Da gibt es vielleicht auch Kritikpunkte, dafür sind wir auch offen, wenn da aus dem Publikum Anmerkungen oder Fragen zu kommen. Also natürlich hat antifaschistische Bündnispolitik vielleicht auch gewisse Nachteile. Wir sehen logischerweise die Vorteile, sonst würden wir das dieses Jahr nicht wieder machen. Was aber auch ein weiterer Punkt war, auf den wir im Prinzip gerne nochmal zu sprechen kommen können, sind im Prinzip die Ideologien. Nicht nur der Anti-Islamismus, sondern auch eben die anderen Ideologien, die so hinter diesen beiden europäischen Nazi-Veranstaltungen stecken. Somit würde ich jetzt eigentlich erstmal den Vortragsteil abschließen und gerne für Fragen offen sein, wenn welche sind. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr nach Altenburg reisen wollt, könnt ihr gerne konkrete Sachen zu Altenburg fragen. Ich kann jetzt auch fragen, wieso wir auf den Titel der Veranstaltung eigentlich gar nicht eingegangen sind, zum Beispiel. Genau, ich würde sagen, erstmal kurz ins Publikum, ob ihr noch Fragen habt, konkret da vorne einmal. Dann gebe ich mal das Mikro weiter. Ich hätte nur eine kleine inhaltliche Ergänzung, weil ihr vorher gesagt habt, Küssl von der FPÖ. Das stimmt so nicht ganz. Also Küssl ist ja eigentlich ein österreichischer Neonazi, der auch ganz zentral war für die Vernetzung der ostdeutschen Nazis nach der Wiedervereinigung, der auch in Österreich die WAPO, also die Volkstreue außerparlamentarische Opposition, in Österreich eben aufgebaut hat. die dann aber von staatlicher Seite zerschlagen worden ist und danach sehr lange inhaftiert war eben. Und eben nach seiner Haftentlassung überhaupt nicht mehr eigentlich ins öffentliche Licht gerückt ist. Aber eben deshalb, glaube ich, ist es von großer Bedeutung, eben, dass er dann 2007 wieder mal ins öffentliche Rampenlicht gekommen ist. Eben mit dem 2007 war es, glaube ich, beim Fest der Völker. Aber ich glaube, das ist wichtig. Also Quistl kann man, also ist nicht von der FPÖ. Wollte ich nur kurz ergänzen. Ja, eine Frage, wie gedenkt ihr damit umzugehen, wenn bei den Blockadeaktionen selbst rechte Gruppen auftauchen? Also es gibt ja da schon Andeutungen, dass Rechte und Islamisten da aufmarschieren. Beispiel auch aus Österreich, der österreichische Neonazi Robert Schwarzbauer hat sich ja auch gegen Pro-Köln positioniert. Das ist ja ein pro-islamistischer Nazi, der auch unter anderem schon publiziert hat in der deutschen Neonazi-Zeitschrift Junges Forum. Er ist meines Wissens, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, er ist sogar konvertiert zum Islam. Und angesagt haben sich auch Gruppen wie die AEK Wien, also so pseudolinke Gruppen, die eine offene Flanke nach ganz rechts außen und zum Islamismus haben. Und es ist natürlich ein Problem, wenn solche Leute dann bei den Blockadeaktionen auftauchen, die mindestens genauso schlimm sind wie pro Köln. Ja, gibt es noch eine Frage? Sonst würden wir kurz sammeln und dann beantworten. Oder sonst direkt ans Antworten gehen? Ja, ich glaube, das erste war ja eher irgendwie eine Anmerkung, Ergänzung, und die zweite Frage geht wohl eher an mich. Also, das, ja, also zu dem Kongress geäußert haben sich ja irgendwie auch noch weit mehr. Es ging ja irgendwie von jetzt irgendwie so Ministern aus dem Iran und Malaysia bis wo das überall Thema wäre. Wenn es jetzt, also wenn da jetzt so Organisationen wie zum Beispiel irgendwie Millî-Görich oder irgend sowas auf den Blockaden auftauchen würden, gibt es auch in diesem breiten Bündnis den Konsens, dass die da nicht erwünscht sind und irgendwie an diesen Blockaden auch nicht teilzunehmen haben. Und ja, das würde dann da auch umgesetzt werden wollen, worauf du, weil du eine AIK Wien oder so kruden Initiativen, irgendwie wie jetzt Initiativ e.V. aus Duisburg und was es da noch alles gibt, die ja auch für den Tag irgendwie nach Köln mobilisieren, da auch ihr eigenes Bündnis aus dem Boden gehoben haben. Da kann ich jetzt für dieses Bündnis ehrlicherweise keine Antwort drauf geben, weil es da irgendwie, ja, also da gab es noch, so ist noch keine, also wurde insoweit da noch nicht thematisiert. Es, ja, also jetzt irgendwie zu diesen deiner konkreten Frage, die ja, glaube ich, dahin ging, was macht dieses Bündnis, wenn da jetzt irgendwie AIK und Initiativ e.V. auftauchen. Ich würde eher sagen, irgendwie die, es würde dem Bündnis gar nicht auffallen. Sie würden da jetzt irgendwie, glaube ich, gar nicht erkannt werden, wenn da jetzt natürlich irgendwie, ja, die dann es mit, sie das mit Hamas fahren oder sonst was auch immer was tun, würden sie sicherlich nicht so, ja, da an den Blockaden teilnehmen können. Jo, gab es da oben noch eine Frage oder sah das nur so aus? Mensch in Grün? Okay, du wolltest noch was wissen? Das eine ist halt AIK und Initiativ e.V., die stehen ja nicht mit auf dem Aufruf, aber auf dem Aufruf steht unter anderem die Arbeiterfotografie. Und das finde ich echt den Knaller. Also eine derartig verschwörerische, reaktionäre Organisation, die halt einfach dermaßen einen an der Klatsche haben, das sagen mir alle Leute, die irgendwie ein bisschen Verstand haben, sogar die Leute vom, na und so weiter. Also wie kommt das, dass, ja. Muss man nicht dazu sagen, weil der Seite beschäftigt hat, der weiß es. Also, ich weiß nicht, wenn du dir, ich habe die mehr als 100 Aufrufer, die da jetzt alle drunter stehen, jetzt auch gerade nicht so im Kopf, aber es gibt da, glaube ich, irgendwie zig Organisationen, irgendwie gibt es welche, die liegen mir politisch nicht nahe, irgendwie es gibt welche, irgendwie andere, die liegen dir nicht politisch nahe, bei anderen Leuten ist es... Bürgerisch, antisemitisch, reaktionär, irgendwie 11.9. Inside-Job, also ich meine... Crazy hoch 10. Das hat nichts mehr mit rationaler Reflexion zu tun, nichts mehr mit Aufklärung, mit gar nichts mehr. Wir sind vielleicht nach Berlin gefahren zur Elsässer Show jetzt mit Brötters und Bülow gerade die letzten zwei Tage. Aber mag alles sein halt so und ist auch durchaus kritikwürdig, aber das bringt also der, wie ich irgendwie anfangs, als du glaube ich auch noch nicht da warst, irgendwie gesagt habe, dass dieses Bündnis, dem ist bewusst, gemeinsame inhaltliche Positionierung da bewusst nicht stattgefunden hat, sondern das Ziel und sich auf dem Ziel und der Ebene der Aktionsform konstituiert hat. Und da bringt dann mit sich, dass da irgendwie ein breites Spektrum an politischen Organisationen drunter steht. Also neben Initiativ e.V. Steht da dann halt auch irgendwie die auch oder die Aktion Dritte Welt Saar oder irgendwie so Organisationen, die jetzt sicherlich mit dem nichts am Hut haben, aber was ich gerade gesagt habe, Dingsbums Initiative e.V. steht ganz bewusst nicht unter diesem Aufruf. Das Da vorne gab es noch eine Frage, möchte sonst noch jemand was sagen? Weil wir sind ja insgesamt so ein bisschen in Zeitnot geraten. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir dann bald zu der nächsten Veranstaltung kämen. Dann bist du noch dran. Ich wollte nur wissen, ob ihr mit aktiven Angriffen von Neonazis rechnet. Also von den Schlägertrupps jetzt. Oder wenn ihr sagt, 3.000 Leute kommen, 4.000. Da ist ja jetzt nicht nur die politische Elite, sondern es wird sicherlich auch die Basis kommen und wie ihr das einschätzt. Also für Altenburg ist schon seit Wochen angekündigt, sogenannte Aufwärmpartys zu feiern in den Tagen vorher. Also es werden die Rechtsextremen aktiv angehalten, doch einfach schon vorher schon mal vorbeizukommen. Das hilft natürlich erstmal den Organisatoren irgendwie für den Aufbau, ist ja logisch irgendwie. Die werden sich auch dieses Jahr, wie auch letztes Jahr, mit einem Bauzaun wieder komplett einzäunen und so, dass auch keiner rankommt. Aber so Aufwärmpartys mit bekannten irgendwie linken Häusern oder Strukturen, da muss man sich schon irgendwie Gedanken machen um Schutz in den Tagen vorher. Damit kann man eigentlich, oder damit muss man erstmal rechnen, dass da was passiert. Ansonsten, gute Frage. Wenn Blockaden von der Demo als wirklich große Finger sozusagen, sagen wir mal irgendwie 2-3 irgendwie ausbrechen und dann mit mehreren 100 Mann da langlaufen, dann wird es ja letztendlich erstmal eine große Masse von Leuten sein. Da glaube ich nicht, dass größere Gruppen von Neonazis, die irgendwie überhaupt eine Chance hätte, was zu reißen, unbeaufsichtigt durch Altenburg laufen können. Köln. Okay, dann ganz kurz trotzdem noch, um das für Altenburg noch zu Ende zu erzählen. Wenn man sich in diesem Wohnviertel, wo dann dieses Fest der Völker aufhält, allein in Gruppen bewegt, das ist vielleicht auch dann wieder mit Köln vergleichbar. Es ist halt Stadtgebiet, da gibt es dann irgendwie viele Straßen und Ecken, man muss sich da gut auskennen. Wenn man da in kleineren Grüppchen durch die Gegend läuft, sollte man vielleicht besser sein lassen. Was ich gerade noch zur letzten Frage sagen wollte, also es ist ja bei dem Kreis handelt es sich ja irgendwie jetzt nicht um ein politisches Bündnis, sondern eher irgendwie eine Willensbekundung irgendwie von einem großen und breiten Kreis von Leuten. Also da steht dann halt irgendwie, stehen dann halt Gruppen irgendwie aus verschiedenen politischen Lagern zusammen darunter. Das bringt die Form jetzt mit sich zu der Frage, also ich halte es für an dem Tag irgendwie, hat mir ziemlich unwahrscheinlich, du meintest eher dieses klassische Nazi-Spektrum oder was jetzt irgendwie so schwarz gekleidete Nazi-Kinder angeht, also es ist eher unwahrscheinlich, dass sie das an dem Tag tun. Ich persönlich halte es irgendwie für jeden anderen Tag das Auftauchen wahrscheinlicher zwischen dem Spektrum, was da diesen Kongress veranstaltet und Besuch zu dem NPD- und Kameradschaftsspektrum, die pflegen nicht so einen freundlichen Umgang miteinander und ist auch nicht mehr so wie bei der letzten Kommunalwahl, dass dann irgendwie so die lokalen Kameradschaften zur Wahl von Pro Köln aufrufen, sondern sie da eher so als Hassobjekt mittlerweile verschrien sind. Auf dem Pro Köln-Kongress sind sich ja auch Leute, die eher zu dem klassischen Nazi-Spektrum gehören, aber meiner Einschätzung nach eher im Publikum eines im Durchschnitt gesetzteren Alters, von dem da auch nicht so die Gefahr ausgeht. Und ich glaube, dass das Kräfteverhältnis an dem Tag auch irgendwie so recht eindeutig sein wird, so dass man, falls es doch auftritt, auch irgendwie angemessen damit umgehen kann. Ja, okay. Vielleicht noch ganz kurz was. Also es gab halt die Ankündigung der Veranstaltung war noch mit dem Zusatz Vaterland Europa, die Rechte geeinigt im Anti-Islamismus, wo jetzt noch gar nicht drauf eingegangen wurde, so der Anti-Islamismus als Ideologie. Wollt ihr da noch ganz kurz was zu sagen? Warum das, also hatten wir gestern kurz drüber gesprochen, dass das bei euch eher nicht so Thema ist. Ich würde die Frage... Jena. Ich würde vielleicht kurz was dazu sagen. Diese Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ne? Ist die Rechte jetzt geeint im Anti-Islamismus oder nicht? Wir haben da vorhin auch nochmal drüber diskutiert, waren uns da auch nicht so sicher, ob wir jetzt ein eindeutiges Nein sagen können oder ein eher Nein. Es ist halt so, dass das Fest der Völker in Jena im Gegensatz zu diesem Anti-Islam-Kongress hier in Köln vor allem ein Rechtsrock-Festival ist und von den Ideologien, vom Aufruf, der dahinter steht, natürlich einen ethnopluralistischen Anspruch hat, aber vor allem jetzt so seit 2007, seit dem G8-Gipfel und jetzt eben dieses Jahr ganz klar antikapitalistisch, also in Anführungsstrichen, auftritt. Von daher ist es einfach auch strukturell in Thüringen einfach was ganz anderes als in Köln. Man kann jetzt nicht gerade irgendwie und ausgehen, dass demnächst eine Großmoschee in Jena oder Altenburg oder sonst wo gebaut wird. Von daher ist da einfach mal ein ganz anderer Anknüpfungspunkt als hier, wenn man irgendwie an vorhandene Vorurteile und Ressentiments anknüpfen möchte. Aber dieser Ethnopluralismus, der im Prinzip hinter diesem Slogan steckt, für ein Europa der Vaterländer, wir freuen uns, wenn ihr zu unserem Fest der Völker kommt, wir freuen uns dann aber auch, wenn ihr möglichst schnell wieder in eure eigenen Länder abhaut, ne, da, wo ihr halt irgendwie kulturell, biologisch euch original gut angepasst habt als eigene Völker. Das ist im Prinzip eine Ideologie, die eigentlich auch so eine Art Anti-Islamismus mit einschließt. Ne? Also das Europa der Vaterländer schließt natürlich, so wird es auch immer von der Europäischen Nationalen Front dargestellt, schließt natürlich Israel aus und natürlich die Türkei. Und von daher schließt es sich im Prinzip an so eine christlich-abendländische Tradition an. Trotzdem würde ich sagen, der thematische Schwerpunkt ist beim Fest der Völker nicht im Anti-Islamismus. Von daher würden wir eher so ein eher Nein antworten. Ja, von mir auch. Also eher noch ein stärkeres Nein. Also wenn man jetzt irgendwie dieses, eher was man so als rechtspopulistische Spektrum oder dieses freie Kameradschaft oder NPD-Spektrum fährt da auch hier irgendwie eher den Gegensatz, das geht dann eher in eine Richtung irgendwie zu so grünen Solidaritätsbekundungen, irgendwie der, weiß nicht, Kölner Neonazi Axel Reitz, der ja auch diesen kürzlich aufgelösten KDS, wo auch Thomas Gerlach, der da Mitorganisator des Fest der Völkers ist, die besuchen anstatt so eine Art, also eine Veranstaltung wie dem Kreuen-Kongress eher irgendwie die irakische Botschaft und werden da zum Grillen eingeladen oder auch nicht so der Kölner NPDler Benedikt Frings, der hier so direkt um die Ecke wohnt, fährt glaube ich auch lieber, also ist nicht glaube ich, aber fährt lieber irgendwie zur Holocaust-Leugner-Konferenz nach Teheran anstatt auf den Heumarkt zu gehen. Vielleicht so ganz kurz an zwei Beispielen. Okay, dann denke ich, beschließen wir das erstmal. Vielen Dank an euch. Gleich geht es dann weiter mit der Abschlussdebatte für heute mit dem Antifa-Podium, What's the Climate? Ich denke mal so in 10 Minuten ungefähr wollen wir dann weitermachen, um dann den heutigen Tag zum Abschluss zu bringen. Okay.